Sehnen auf das Leben ist Verlass. Es hat noch viel zu geben und ich nehme beide Hand. Muss tanzen immer weiter, ich vergesse den Verstand. Der Horizont wird breiter. Herzbeben, lass uns leben, wir wollen was erleben. Herzbeben, vorwärts Herz, lass es beben, beben. Herzbeben, deinem Beat total ergeben. Lass mich leben, Herzbeben, lass es beben. Mein Herz, Herzbeben.